1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen später, wir bitten das zu entschuldigen, aber nun sind wir da und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, Freithemennacht, also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja. Sonja ist 35, guten Morgen. Hallo. Hallo. Sonja, um was geht's bei dir? Ich habe nach 5 Jahren einen Heiratsantrag bekommen. Nach 5 Jahren? Ja, was ja erstmal sehr schön ist. Und ja. jetzt 2 Wochen vor der Hochzeit ist alles geplatzt quasi. 2 Wochen vor der Hochzeit? Ja. Das heißt, im Dezember sollte die Hochzeit stattfinden? Ja. Was ist geschehen? Ja, gute Frage, eigentlich nichts. Also wir sind glücklich, es gab keinen Streit, es war alles wunderbar. Er hat richtig Dampf gemacht, alle Termine organisiert, Standesamt, Leute eingeladen. Also eine Feier war auch geplant, eine richtig große Feier? Familie halt nur. Ach so, klar. Na, aber richtig mit um meine Hand angehalten bei meinem Vater, ganz klassisch, alles ganz toll und... Ja, Ringe bestellt und so weiter. Und dann hat er jetzt gesagt, er kann nicht, weil wer heiratet, lässt sich scheiden. Und er macht alles kaputt. Und weil er mich liebt, muss er mich freigeben. Und Moment, ich habe nicht verstanden. Wenn man heiratet, lässt man sich scheiden? Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist, daran glaubt er. Er ist geschieden. Ach so, er meint, das ist ein schlechtes Omen. Wenn man heiratet, dann wird man sich irgendwann noch scheiden. Ja, genau. Und deshalb heiraten wir jetzt nicht. Also er möchte das nicht, er kann das nicht, weil er wird mich verletzen und mir wehtun. Und ja, dass er Panik halt hat und Schweißausbrüche, kurzatmig und hat dann immer in sich, hat halt überlegt, wie es damals war und hat so ein bisschen so ein Déjà-vu und haut jetzt in den Sack, ja. Was ist das denn für ein Waschlappen? Ja, das Schlimme ist, es ist ja nichts passiert. Ja, eben. Ja. Eben. Ihr seid 5 Jahre zusammen. Ja. Und dann entscheidet man sich dafür zu heiraten. Ja, dachte ich. Und alles ich habe ihn auch gefragt, weil er hat mir immer gesagt, er will nicht mehr heiraten. Und hast du denn sehr viel Druck gemacht, dass du heiraten möchtest? Ich habe ihm das letztes Jahr mal gesagt, dass mir das schon wichtig wäre. Ja. Und dann war er erst gar nicht begeistert. Wir haben dann auch gar nicht mehr drüber gesprochen. Und jetzt kam das für mich recht unerwartet. Er sagt, der Knoten ist geplatzt. Jetzt weiß er, was er will. Er will ein Kind, er will heiraten, er will es nochmal versuchen. Wir sind so glücklich, wir gehören zusammen. Also wir halten fest, der... Anstoß ging sogar jetzt letztendlich nochmal von ihm aus. Ja. Und jetzt macht er einen Rückzieher. Ja. Wann hat er das gesagt? Der Knoten ist geplatzt. Wann war das? Im Oktober. Ja. Hm. Aber er will mit dir zusammenbleiben. Nee, jetzt nicht mehr, weil er sagt, jetzt, wenn wir jetzt zusammenbleiben und dann würde ich ihm das nie verzeihen, was er jetzt getan hat. Und was dann ist denn das würden denn? Wir uns ja sowieso trennen. Also uns so, beide das heißt, oder so jetzt trennen, müssen wir uns jetzt trennen, ja? Ja, aber da stimmt doch was nicht. Ja, das stimmt doch was nicht. Der ist, also ich glaube, er ist total traumatisiert von der Ex-Ehe und sowas alles, aber ich weiß auch nicht, wie ich ihn dazu bringe, dass er sich da Hilfe holt. Also, das heißt. Es ist nicht nur die Hochzeit geplatzt, jetzt ist eure Beziehung auch kaputt. Richtig. Das ist ja ein Hammer. Ja, weil er hat Angst vor sich selber und er glaubt, seine Angst wird alles zum Scheitern bringen und wenn nicht jetzt, dann später und deshalb machen wir lieber jetzt alles kaputt, ja. Wie war der denn so in den letzten 5 Jahren? War der da auch schon so eher labil und mal hü, mal hot, oder? Also was uns anging, war eigentlich immer Sehr sicher. Also es war immer, wir gehören zusammen, wir sind eins und die Liebe des Lebens und so war alles sehr schön. Und so in anderen Dingen des Lebens? Seine Ex, die kam immer mal wieder in ihm hoch und hat ihm ja schwer zu schaffen gemacht. Er hat auch ein Kind aus erster Ehe, was er nicht wirklich sieht und da hat er sehr gelitten, ist auch immer mal so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Okay, aber ist er sonst so ein Typ, der eine Entscheidung fällt und die dann auch durchzieht? Ja, er ist Geschäftsmann. Er muss. Dann muss er das, ja. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß halt jetzt gar nicht mehr, was ich machen soll, weil es gibt keinen Grund, sich zu trennen, meiner Meinung nach. Es ist alles Schwachsinn, was jetzt hier passiert gerade. Dann, wie alt ist jetzt diese Entscheidung von ihm, dass er nicht heiraten will? Wann hat er definitiv gesagt nein? Vor fünf Tagen. Ja. 5 Jahre zusammen und nach 5 Tagen sagt er das jetzt. Mensch. Vor 5 Tagen. Ja, und die letzten 5 Tage, wie verliefen die so zwischen euch beiden? Ja, also Sonntag haben wir zusammen geweint und es war alles irgendwie ganz schrecklich, weil er sagte, er war sich über die Konsequenzen nicht bewusst so. Wie alt ist er eigentlich? 46. 46? Dann macht er so eine Scheiße. Ja, und Montag war ähnlich, er war arbeiten, ich konnte gar nicht. Und dann haben wir abends wieder quasi geweint und Dienstag bin ich dann abgehauen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Der spielt ja unfassbar mit deinen Gefühlen, mit deinem Herzen. Weißt du, ich kann das auch noch verstehen. Ja, mit seinem ja auch, ja. Er leidet ja auch. Das ist ja das Verrückte, Okay. Bei mir ist da eher Zorn als Mitleid. Bewirkt die Sache, wenn du sie mir so erzählst. Er ist kein junger Mann, er ist ein erfahrener Mann, er ist 46 Jahre alt, er ist 5 Jahre mit dir zusammen. Da erwachte ich eine andere Haltung. Ja, es ist Angst, die ihm im Weg steht. Es ist eine pure Angst, er hat Panik. Er will einfach, er will das nicht kaputt machen, deshalb macht er es jetzt kaputt. Ja, aber ist doch absurd, ist das doch. Das ist absurd. Wenn er so emotional ist, dann ist er doch sicher auch ansprechbar auf professionelle Hilfe. Momentan glaube ich eher weniger. Also er hat gesagt, ja, er muss auf die Couch und sowas alles. Nein, er muss nicht auf die Couch. Nein, ich fänd es gut, wenn ihr beide zusammen zu einer Beratung gehen würdet. Ja, aber ich habe das mal gesagt, er hat da gar nichts zu gesagt. Ja, aber entschuldige mal, was ist denn das für ein Mann? Der rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Der macht dich völlig fertig mit den Nerven und ist dann nicht mal bereit, sich von einem Profi vielleicht mal ein bisschen leiten zu lassen oder mal einfach ein Gespräch mit einem professionellen Menschen zu führen. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, dass er jetzt einfach aufgeben will, damit er sagen kann, er hat's mal wieder kaputt gemacht. Ja. Ich schiebe das auf irgendwelche Glaubenssätze, die er da leben muss, um sich zu beweisen, er ist ein böser Mensch und jetzt hat er es wieder getan. Ja gut, aber das ist ja, wäre ja auch, spricht ja auch nicht gerade für ihn, wenn er sich da so gehen lässt. Ja. Und er ist ja noch klar bei Sinnen, dass er sagt, ich bin da gefangen. Es kann ja auch sein, das nehme ich auch ernst, dass er gefangen ist in seinen schlechten Erfahrungen, weiß ich, was da alles hochkommt. Aber wenn du ihm wert bist, dann müsste er doch alles jetzt unternehmen, dass er das wie auch immer rettet. Er glaubt halt nicht dran. Er glaubt, dass er alles kaputt macht. Ja, wenn er so weitermacht, macht er auch alles kaputt. Ich meine, wie kriege ich ihn jetzt dazu, Hilfe anzunehmen? Indem du ganz einfach ihn fragst, wenn dir noch etwas an mir liegt, dann komm bitte mit zu einer Paarberatung. Das ist so eine ganz klare Ansage. Da ist auch nichts kompliziert dran. Ich weiß halt nicht, ob ich ihn dazu kriege. Ich meine, ich weiß ja selber... Nee, der soll ja... Nein, du sollst den auch nicht dazu kriegen. Ich finde, das ist das Mindeste, was er von sich aus tun sollte, jetzt nach dem Desaster. Du hast mir auch noch einen Tick zu viel Verständnis für den. Du bist überhaupt nicht böse, ne? Ich bin am Boden. Du bist am Boden, du bist richtig durch den Wind. Aber ja, ich weiß auch nicht. Er hat ja auch gesagt, ich soll ihn hassen und wütend sein. Warum? Ja, es ist nichts. Ich sage ja, er ist nicht fremdgegangen, er hat mich nicht geschlagen. Ja, gut, ist nichts passiert. Er beendet nur gerade die Beziehung. Das ist das, was passiert ist. Ja, und ich komme damit überhaupt nicht klar. Das verstehe ich. Ich weiß auch gar nicht, wie ich arbeiten soll. Ich kriege jetzt einfach mein Leben nicht mehr geregelt. Ja. Mhm. Wir leben auch zusammen, es hängt da so viel dran und... Ach, ihr wohnt auch in einer Wohnung zusammen? Ja, ja, sicher. Nach 5 Jahren, klar. Wie ist denn jetzt so die Stimmung in den letzten 5 Tagen gewesen, wenn ihr euch so jeden Tag, jede Stunde quasi gesehen habt? Nee, haben wir ja nicht. Ich bin ja abgehauen. Ach, du bist abgehauen? Ja. Bist jetzt auch woanders? Ja. Ach so. Ja. Also pass auf, Sonja. Also ich finde, nochmal, ich wiederhole es nochmal, ich finde, dass ihr beide zu einem Therapeuten gehört, der das für euch, der das klärt, der versucht zu moderieren. Wenn er definitiv nicht dazu bereit ist, dann finde ich, solltest du alleine gehen und dir Hilfe holen, denn du bist ja wirklich fertig mit Nerven, verständlicherweise auch. Ja. Ich werde jetzt vorschlagen, dass meine Psychologin mit dir spricht. Und okay. Du hast, dein ganzer Traum bricht zusammen, ne? Ja. Mhm. Weil es war auch so geplant, dass ihr Kinder bekommt. Er hat jetzt gemeint, er will und so weiter. Er hat es richtig drauf angelegt. Mhm. Ich meine, es war mein Traum. Mhm. Und dann er wollte ja nicht und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, er hat ja gesagt, der Knoten ist geplatzt und jetzt will er doch und alles ist toll. Er weiß jetzt, was er will. Mhm. Und ich weiß gar nichts mehr. Mhm. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen. Alles klar. Und dann habt ihr beiden Zeit, das heißt meine Psychologin, die Magdalena und du, dann kriegst du erstmal eine Beratungsstelle an die Hand und für euch beide auch. Okay. Mann, ich wünsche dir aber sehr, Sonja, dass sich die Sache doch wieder einrenkt. Ich weiß nicht, wie die Chancen stehen. Mhm. Keine Ahnung. Aber der liebt dich schon noch, ne? Davon gehe ich eigentlich aus, ja. Mhm. Mhm. Also so wie er leidet, muss er das eigentlich. Also ist es wirklich was sehr Kompliziertes, dass er das gegen sich und gegen euch so durchzieht im Moment, was man in der Tat wahrscheinlich nur mit einem professionell geschulten Menschen lösen kann. Ja. Hm. Sonja, du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück. Alles klar, Dankeschön. Alles Gute wünsche ich Dankeschön. Dir und euch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, es geht weiter mit Karin. Karin ist 69. Hallo Karin. Ja, hallo Domian, hallo ich bin da. Ja, schön. Ja. Um was geht's? Es geht darum, um dein Mittwochsthema, und zwar Enkelkinder und Großeltern. Ja, hat hohe Wellen geschlagen. Ja, ne? Ja. Habe ich gemerkt, Ich glaube, dass da auch wirklich viel im Argen liegt oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Ja. Genau, ja. Also bei mir geht es darum, dass wir 4 Enkelkinder haben. Ja. 15, 8, 7 und 3,5. Ja. Und unsere Jüngste, die 3,5-Jährige, kam behindert zur Welt. Mhm. Und da ich bis dahin noch nie mit irgendeiner Behinderung zu tun hatte, also für mich war zusammengebrochen. Was für eine Behinderung hat die Kleine? Sie hat Down-Syndrom. Ah ja. Ja. Wusste man das vorher? Nein. Nein. Nein, es wusste niemand, und die Schwiegertochter hat auch diese Untersuchung, die man da machen kann, mhm. auch nicht machen lassen, weil es überhaupt keine Anzeichen gab für irgendetwas. Und so fielen wir alle aus allen Wolken. Wie war dein erstes Empfinden? Also am Anfang sieht man es ja dem Kind nicht an. Ne? Mhm. Wenn so ein Baby, dem kann man das, man sieht es ja jetzt ja an, aber wenn so ein Baby auf die Welt kommt, sieht man das nicht. Mhm. Aber es gibt da Anzeichen, die Hebamme gleich gesehen hat. Mhm. Und dann wurde also eine Blutuntersuchung gemacht, und da wurde da ganz klar festgestellt, also sie hat Down-Syndrom. Mhm. Und und als ich das erfahren habe, da war ich also wirklich fertig. Fertig war ich. Mhm. Und ich glaube, ich war am meisten fertig von der ganzen Familie, weil ich konnte nicht damit umgehen. Ne? Mhm. Was heißt denn das, du konntest nicht damit umgehen? Ich habe 6 Wochen an einem Stück geweint. Ja. Ich konnte auch keinem... Alle haben sie mich gefragt, ist euer Baby schon da und wie geht's denn und alles gut, und ich konnte nicht darüber reden. Mhm, ne? Und konntest du denn in diesen 6 Wochen mit dem Kind umgehen? Hast du es auf den Arm nehmen können? Ja. Das schon? Das ja. Also so schon. Aber ich war mit mir persönlich irgendwie, weiß nicht, ich war diejenige, die... Was wiederum auch sicher doch sehr schwierig war für deine Tochter, dich so zu erleben. Ja. Ja, das muss ich schon sagen. Also es war auch ganz schlimm für die anderen alle, ne? Mhm. Aber dann habe ich mich so am Riemen gerissen, wie man so sagt, und habe gesagt, so jetzt ist aber Schluss, jetzt muss hier was passieren. Mhm. Dann habe ich mir erstmal ein paar Bücher gekauft und habe mir das erstmal alles nachgelesen, bin ins Internet, habe alles, was ich kriegen konnte, gelesen und dann wurde es von Tag zu Tag besser mit mir. Und wie ist es heute? Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Wir lieben dieses Kind und sie ist so herrlich und man sagt auch zu diesen Kindern auch Sonnenscheinkinder. Ja, ja, ja. Und es ist wirklich so. Und die Kleine ist auch in der Familie richtig gut integriert. Ja, total. Mhm. Also die ist auch sehr, sehr wach, wie man so sagt. Mhm. Mittendrin bei den anderen Kindern, wenn irgendwas los ist, sie guckt überall und sie ist mit dabei und drängelt sich durch und sie kann sich auch durchsetzen. Mhm. Dann steht sie da, die Hände in den Hüften gestellt und dann mit einer Hand nach vorne und sagt zu ihrem Bruder, stopp. So, wenn sie sich, wenn die sie schon mal ärgern oder ja, irgendwas nicht passt. Ja, jetzt ist sie 3,5, da kann man das schon klar sehen, dass sie die Behinderung hat. Ja, das kann man schon sehen. Wie lange hat das denn bei deiner Schwiegertochter oder auch bei deinem Sohn gedauert, bis sie gesagt haben, wir können es so akzeptieren? Also ich glaube, dass sie das sofort gehabt haben, weil vom 10. Tag an bekommt dieses Kind Therapie, ne? Diese Kinder haben auch so Muskelschwäche und die müssen also ganz dringend alle möglichen Gymnastik machen und alles mögliche. Und vom 10. Tag an wurde das konsequent durchgezogen. Und also was sie alles gemacht haben mit dem Kind und immer noch machen. Wahrscheinlich noch die ganze Leben machen müssen. Ne? Ja, genau. Mit wem hast du denn damals gesprochen oder mal so dein Herz austauschen können? Mit meiner Schwester. Und eigentlich nur am Telefon, weil die auch ein bisschen weiter weg wohnt und wir uns nicht so oft sehen. Aber dann habe ich irgendwann bei ihr angerufen, habe ihr das alles erzählt und sie ist selber Oma von mehreren Kindern und sie hat mir sehr geholfen. Und sie hat mir auch gesagt, pass mal auf, wenn das Kind irgendetwas lernt und ihr seht das, oh, sie kann schon das, werdet ihr euch ganz, ganz furchtbar freuen, viel mehr als bei den anderen Kindern. Stimmt, da hat sie recht, ne? Ja, da hatte sie wirklich recht. Also wie die anfing zu laufen, natürlich ist sie verspätet den anderen Kindern gegenüber. Ne? Sie konnte erst mit 2 Jahren alleine laufen. Und sie spricht auch jetzt noch undeutlich, aber schon Sätze, die man, also 3, 4 Wortsätze, so, die man schon verstehen kann. Und sie ist also wirklich einmalig. Euer kleiner Sonnenschein, euer kleiner Engel. Ja. Kann man so sagen. Im Moment oder gerade in den letzten Wochen hatten wir die große Diskussion in der Politik, Stichwort PDI. Ja. Wenn man das hätte vorher diagnostiziert. Ja, wir haben darüber gesprochen auch mit meinem Sohn und der Schwiegertochter. Also meine Schwiegertochter hat gesagt, sie hätte es nicht wegmachen lassen. Mhm. Auf keinen Fall. Aber du wärst wahrscheinlich in einem Zwiespalt gewesen. Ja. Das gebe ich ehrlich. Musst du ehrlich zugeben, ja? Ja, ich wäre wirklich in einem Zwiespalt gewesen. Also wenn ich gewesen wäre und wäre die Mutter gewesen und hätte das erfahren können, ich hätte es garantiert getan. Also so schlimm, wie es klingt, aber ich gebe es zu. Aber umso schöner jetzt die Entwicklung. Ja, das kann man sagen. Das ist ja ein Traum letztendlich, dass sich das so entwickelt hat. Wir haben auch so oft gesagt, das Kind ist ein Glücksfall für unsere Familie. Wir sind irgendwie ein bisschen näher zusammengerückt und wir helfen alle mit, wenn was ist und Termine und mein Mann, der macht den Fahrdienst und wie gesagt, es ist wunderbar. Wahrscheinlich werden auch die Geschwister vielleicht auch ein besonderes Verhältnis zu dieser kleinen Schwester haben, um sie besonders zu beschützen oder ein bisschen aufzupassen und sie zu führen. Doch, das muss man so sagen, wirklich. Ja. Wunderschön ist das. Das ist eine tolle Geschichte. Ja. Das gefällt mir sehr gut. Ja, also mir auch. Und auch, dass du so ehrlich bist und wie du es gerade gesagt hast, dass du früher anders entschieden hättest. Es war auch zu unserer Zeit mit diesen, ich habe eigentlich noch nie so nah einen Down-Menschen gesehen. Und wenn, dann war der so schlimm behindert, dass man, früher hat man ja auch mit den Kindern nichts gemacht, sagen wir mal so. Genau, da sind die Entwicklungen schlimmer verlaufen, die Prozesse. Ne? Ja. Und heute werden die gefördert. Sie war mit 2 Jahren schon im Kindergarten, also das war einmalig. Mhm. Meine Schwiegertochter, also das ist eine tolle Frau, wirklich. Und die hat da also ganz tolle Sachen geleistet, wirklich. Karin, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte und diesen Aspekt erzählt hast. Danke. Und dann dir und eurer Familie und der Kleinen natürlich alles Glück der Welt. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. So, um 1.25 Uhr spreche ich mit Marcel und der ist 19. Hallo Marcel. Hallo. Hallo Marcel. Um was geht's? Ja, Es geht um die familiäre Situation. Ich habe eine ganz schmutzige Kindheit hinter mir. Die sah dann so aus, dass ich von meinen Eltern gepeinigt gewesen bin. Was heißt das? Das eigentlich schon von Geburt an. Was heißt gepeinigt? Ja, also das ist schon seit ich mich zurückentsinnen kann, wurde ich schon, wenn ich irgendwelchen Unfug, wenn es auch der kleinste war, wenn irgendwas war, wurde ich mit Schlägen bestraft. Die Schläge sahen so aus, wenn es harmlos in Anführungsstrichen kam, bekam ich mal eine Backpfeife, okay. Wenn wir schon intensiver gehen, dann waren es auch Kopfnüsse, da hatte der Vater mit geballter Faust auf den Kopf eingeschlagen, dass ich Beulen davon trug. Aber es ging leider auch noch schlimmer. Er hatte auch einen Kochlöffel eingesetzt. In frühester Kindheit kann ich mich noch entsinnen, dass er mir damit den Hintern schon teilweise grün und blau vermöbelt hat. Das war am Anfang erst nicht allzu tragisch, also nicht allzu schlimm so gewesen. Aber im Laufe der Zeit, je älter ich auch wurde, je reifer ich auch in seinen Augen wurde, umso härter fielen dann auch die Strafen aus. Zuzüglich kam noch zu den Strafen das sogenannte Bettarrest. Das ist das ähnliche wie bei Stubenarrest. Ja. Nur da hatte ich Tag und Nacht das Bett zu hüten. Das heißt, ich hätte wie so ein kranker Junge, hätte ich da im Bett liegen müssen. Ich durfte nicht spielen. Ich durfte auch keine Spielsachen im Bett haben. Wenn mich der Vater dabei erwischte, der hat mit dem Schlüsselbund nach mir geschmissen, schon mal. Wie lange musstest du im Bett bleiben? Es richtete sich je nachdem, was ich da getan hatte. Das ging ab 3 Tage aufwärts. 3 Tage aufwärts? Ja, aufwärts. Die höchste Strafe, die ich da kassiert hatte, waren 4 Wochen. Ne? Wochen Bettarrest? Ja, das war die Höchststrafe. Und diese körperlichen Übergriffe, diese brutalen körperlichen Übergriffe, die haben, sagst du, ganz früh angefangen. Kannst du dich erinnern, wann das, also an welches Lebensjahr kannst du dich frühestens erinnern, als das passierte? Also was ich vermute, geht eher in in Lebensjahr 2. Das liegt aber daran, da bleiben nur die negativen Erinnerungen. Das ist dann letzten Endes gebranntes Kind scheut das Feuer. Also da wurde ich dann schon damit gebrannt, wenn man so will. Damals hatte ich noch meine kleine Schwester im Zimmer. Also es gab eine Schwester? Ja, und ich sag mal so, okay. Beiden gab es? Bitte? Es gab zwei Kinder. Und wurde die Schwester auch so geschlagen? Ja, nur jetzt kommt das Lächerliche an der Sache. Ich habe damals in der Wiege geschrien wie am Spieß und bekam allein dafür schon es mit dem Kochlöffel zu tun. Daran kann ich mich aber nicht entsinnen, weil es einfach gedanklich nicht haften blieb. Ich wunderte mich nur vor der mörderischen Angst vor meinem Vater. Ja? Aber meine Schwester war schon damals die Ruhe in Person und hatte es so leichter. Aber woher weißt du das denn, dass du in der Wiege quasi mit dem Kochlöffel geschlagen wurdest, wenn du dich nicht daran erinnern kannst? Ja, das hatten meine Eltern mir dann nachhinein erzählt und irgendwann machte das Klick. Da wusste ich schon die frühe Angst vor meinem Vater, aber das kam noch schlimmer. Wie lange bist du denn von deinem Vater so misshandelt worden? Also, ich sag mal so, mit Kochlöffelschläge kann ich es nicht sagen. Es kam hinterher noch diese Zwangsarbeit dabei, da kommen wir aber später zu. Nee, da kommen wir jetzt noch, sag's gleich. Was? Zwangsarbeit? Ja. Was heißt das? Er hat ein Gewerbe aufgemacht und ich musste da arbeiten, teilweise in den meisten Fällen ehrenamtlich. Es lief dann so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. In der Freizeit erschienst du dann zu deinem Dienst. Wenn du den getan hast, ja, dann konnte ich erst meine Hausaufgaben machen. Bis zu welchem Lebensalter hat dein Vater dich geschlagen? Geschlagen überhaupt, das war bis ins 18. hinein. Ach so, das ist also noch gar nicht lange her. Nee, du bist jetzt 19. Wohnst du im Moment nicht mehr zu Hause? Nein, absolut nicht mehr. Seit wann jetzt nicht mehr? Seit genau dem 18.08.2009. Ich bin da, halb 11 habe ich das Elternhaus da verlassen, war dann eine Weile mit der Nachbarin verblieben, um danach meine Einweisung in die psychiatrische Abteilung des Neheimer Krankenhauses Folge zu leisten. Darum hattest du selbst gebeten? Ja, ja, ich hatte... War das für dich so eine Rettung, dass du sagst, ich komme nur so auf... Das war eine Rettung, das war sogar eine Lebensrettung, die war zwingend erforderlich. Nur so komme ich aus dieser Familie raus. Ja. Lass mich noch ein bisschen zur Familie fragen, bevor du weiter erzählst. Wie hat deine Mutter sich in all den Jahren verhalten? Also in den ersten Jahren, wo ich mich noch entsinnen kann, hatte Mutter nicht viel zu tun. Also hatte damit nicht viel zu tun. Das war vorwiegend erst der Vater gewesen. Aber sie hat es geduldet. Sie hat es geduldet, richtig. Und wenn ich mal Mist gebaut hatte und Mutter konnte mich gar nicht kontrollieren, dann hat sie mich da ins Bett gelegt und hatte zu mir gesagt, hat den Zeigefinger auf mich gerichtet und hat gesagt, warte ab, bis Papa kommt. Hm. Da dachte ich nur, oh Gott. Hm. Und Papa kam. Soll ich mal sagen, wie der mich gerufen hat? Hm. Jörke, antanzen! Genau so. Da war ich schon zusammengezuckt. Hm. Hat die Mutter dich denn später, als du älter wurdest, auch geschlagen? Ja, das war auch schon in frühester Kindheit. So, ich schätze mal, dass Papa ihr das so auf den Weg gegeben hat. Ja. Sie hatte mich dann letzten Endes schwer kontrollieren können, weil Papa war nicht da. Die Katze war aus dem Haus, wenn man so will. Hm. Und ich empfand dann so eine Art Narrenfreiheit, in der ich mich dann natürlich ausgetobt hatte. Hm. Das konnte Mama nicht mehr regulieren. Oder meine biologische Mama. Also so. Was heißt das? Sie konnte es nicht regulieren. Das heißt, was bedeutet? Sie konnte mich einfach nicht mehr kontrollieren. Sie konnte nicht das Nein oder das Stopp durchsetzen, ohne dass von mir teilweise da schon aggressive Reaktionen vor mir kamen. Und was bedeutete das dann für dich, wenn der Vater wieder zurück war? Ja, dass ich dann, so wie er gerne sagte, anzutanzen hatte, um dann meine nächste Prügelstrafe abzuholen. Was ist denn in all den Jahren dann mit der Schwester gewesen? Ist die geschont? Wurde die wirklich geschont? Ja, geschont. Ich sag mal so, die hat genauso Strafen gekriegt wie ich auch. Mhm. Aber geschont insofern, sie hat ganz einfach weniger gemacht als ich. Mhm. Sie wurde teilweise in die Taten mit hineingezogen. Hast du denn wirklich so viele schlimme Sachen gemacht oder hat er dich im Prinzip wegen Kleinigkeiten? Es fing mit Kleinigkeiten an, die schlimmen Sachen kamen danach. Was hast du denn für schlimme Sachen gemacht? Oh, das, ja, jetzt schnauen sie sich an. Das war damals so, nach diesen Kleinigkeiten hatte ich auch schon gemerkt, dass meine Schwester schon eigentlich aufgrund ihrer Mentalität ein leichteres Leben hatte. Hm. Ich war damals schon relativ frustriert, hatte damals schon Scheiße gebaut, auf gut Deutsch gesagt. Hm. Und hat es dann aus wie geschoben. So, dann war es wie die Gelackmeierte. Hm. Sie bekam Schläge. Sie bekam mit Arrest. Hm. Ja? Sie wurde damals sogar eingeschlossen. Hm. Erzähl doch mal, was du Schlimmes gemacht hast. Ja, da habe ich damals meiner Mutter die Schnuckelsachen weggeklaut. Die was für Sachen? Dafür, die ja, was? Diese Schnauksachen, also diese Süßigkeiten. Süßigkeiten, ach so. Hm. Ja. Ja, das hatte ich ihr dann entwendet, selbst verzehrt. Okay, wir haben. Ja, gut, das ist aber nicht so schlimm. Wir haben teilweise sogar. Wenn man so macht, wenn man so sagen will, Taten gemeinsam durchgeführt. Okay, würde ich erstmal abbuchen unter nicht so sehr dramatisch. Was hast du dramatische Dinge, schlimme Sachen angerichtet? Okay, was danach kam, ich hatte dann in die Spielzeugkiste gepinkelt. Mhm. Ja? Ich hatte es auf meine Schwester geschoben. Mhm. Ich hatte gesagt, sie wäre das gewesen. Ich hätte es gesehen. Also, ich merke schon, du hast nicht irgendwelche Autos angezündet oder du hast dramatischen Dinge gemacht. Du hast in der Familie dich immer mehr daneben genommen, wahrscheinlich als Reaktion auf diesen Stress und diese Aggression, die dir angetan wurde. Da möchte ich auch gleich mal dabei sagen. Es ist bei weitem nicht so, wie mein Vater sagte, ich sei bekloppt. Ich habe zwar ein beklopptes Verhalten gezeigt aus Reaktion nach dem, was da zu Hause passiert ist. Mhm. Wo lebst du denn heute? Ich lebe jetzt in einer WG, gute 11 Kilometer weg vom Tatort Sundern. Ja, hast du denn noch Kontakt zu deinen Eltern? Nein, ich pfeife drauf. Und das habe ich jetzt sachlich ausgedrückt. Ich habe im Gegenteil, ich habe jetzt eine Namensänderung vor, die steht schon seit über einem halben Jahr auf dem Programm. Mhm. Nächstes Jahr kommt ein neuer Personalausweis und da führe ich das durch. Also du willst richtig deine Wurzeln kappen, du willst damit nichts mehr zu tun haben. Nein, ich will den Namen nicht mehr angehören. Haben denn die Eltern oder der Vater dich dann so einfach freigegeben oder haben die dir dann nachspioniert und wollten, dass du wieder zurückkommst? Oh ja. Na, ich sag mal so, wir reisen ja jetzt paradox durch die ganze Sache. Damals hat es ja diese ganze Zwangsarbeit gegeben. Das Leben sah ganz am Schluss sah es so aus. Ich fing nachts um 1:30 in der Konditorei an, in Sundern-Stockholm, auf Ilabas. Und kam dann irgendwann 10:30 nach Hause, mal von meiner Bäckerlehre, und musste da noch arbeiten. Na, meine Frage war ja gewesen, ob sie dir noch große Schwierigkeiten gemacht haben, als du gegangen bist. Da komme ich ja jetzt zu. Es war jetzt diese Zwangsarbeit. Ich merkte dann hinterher, lief es absolut runter und drüber. Nach Gespräch mit der Nachbarin stand fest, ich muss in psychiatrische Behandlung, weil ich Suizidgedanken hegte. Mhm. Das von meinem Vater hatte ich die Traute nicht, aufgrund seiner Macht, aufgrund seiner Reaktion, die hatte ich gefürchtet. Mhm. Und dann hatte ich das mal so gesagt, wie mein Leben aussieht. Mhm. Mach's mal ein bisschen kürzer. Ich wollte einfach nur wissen, ob die Eltern noch große Sachen unternommen haben, als du dann in der Psychiatrie warst oder jetzt, wo du in der eigenen Wohnung bist. Haben sie dich in Ruhe gelassen oder was haben sie gemacht? Okay. Als Vater das dann auch rausbekam, hat er auf jeden Fall mich davon abhalten wollen. Mhm. Der hat das auch die ganze Sache verharmlost. Mhm. Er hat seine Sache noch dramatischer geschildert, sein Leben dramatischer geschildert, als meins ohnehin schon war. Also es gab ja schon Widerstände. Hast du überlegt, ihn anzuzeigen wegen der Gewalttätigkeit? Ja, ich habe schon zwei Gespräche mit der Polizei hinter mir. Also, jetzt habe ich den Auftrag von der Polizei, Beweislage abzuchecken über einen Anwalt. Verstehe. Und wenn die gegeben ist, dann Strafantrag. Hast du denn nachdem du da rausgekommen bist und auch als du aus der Psychiatrie rausgekommen bist, noch weiter psychologische Hilfe bekommen? Ja, ich bekomme die jetzt derzeit von einem Nervenarzt, aber mein Problem ist, ich bin durch die ganzen Ereignisse schwer traumatisiert. Das verstehe ich. Ich bin schwer traumatisiert und ich war jetzt schon 6-mal in einer Psychiatrie weg, 4-mal musste ich in die geschlossene Abteilung und jetzt habe ich jetzt im letzten Aufenthalt, der jetzt letzte Woche Freitag genau geendet hat, erfahren, dass es nach 6 Modulen noch nicht, also noch nach 6 Schulungen bezüglich meines Lebens das in den Griff zu bekommen, Situation umzugehen, Marcel, mit Menschen zu sprechen. Ne? Wie kann das auch sein, dass wenn du so eine Horrorkindheit und so eine Horrorjugend hinter dir hast, ist das ja auch verständlich, dass du so verletzt bist, dass das nicht so einfach geht. Mir läuft gerade hier ein bisschen die Zeit weg. Das bedeutet, dass wir dich jetzt zurückrufen werden. Ich bitte dich aufzulegen. Ja. Und dann haben wir mehr Zeit im Hintergrund, gemeinsam mit meiner Psychologin mal zu beraten, wie wir dir noch helfen können. Okay. Ja, dann machen wir das bitte so, Marcel. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du ein bisschen jetzt Land unter die Füße bekommst nach den schlimmen Jahren. Alles Gute. Jo, danke. Gerne, Marcel. Tschüss. Jo, tschüss. Ciao. Hier ist Litwina. Guten Morgen. 68, guten Morgen. Guten Morgen. Litwina, schön, dass du da bist. Den Namen nennt man ja nicht, nicht? Den nennt man nicht? Nee, oder? Verstehe ich nicht. Wie meinst du, den nennt man nicht? Ich dachte, den Namen, den Vornamen. Nennt man den auch? Den habe ich jetzt genannt, ja. Ich muss dich ja irgendwie ansprechen. Da kann man nichts dran ändern. Gut, ist in Ordnung. Litwina, ich möchte dich aber bitten, den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz auszuschalten. Ja, dann verstehe ich. Ach ja, doch, ja. Ich habe jetzt auch ganz klein gestellt. Gut, Ordnung, alles klar. Na? So, Litwina, die Frau mit dem ungewöhnlichen Namen. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich habe jedes Mal schon die Sendung gehört, jedenfalls sehr oft. Und Herr Domian ist ein wunderbarer. Er kann das auslegen und gut, toll die Leute beraten und so weiter. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich heute rankomme. Mhm. Ne? Mhm. Und zwar geht es, ich habe ein sehr großes Problem. Mein Mann ist am Sonntagnachmittag rausgegangen, hat die Mülleimer rausgebracht und ich dachte, auch ist wunderbar und so weiter, können wir gleich einen Kaffee trinken und so weiter. Mhm. Und ich muss ein bisschen eingedöst sein vor dem Fernseher, wie das so ist, wenn es ein bisschen nieselt und so. Und dann dachte ich, stehe jetzt auf und mache einen schönen Kaffee und so. Und er sagt auch immer, ich bin dann und dann wieder da, ich bin im Garten, sonst immer. Es gibt nicht irgendwie welche Probleme, überhaupt nicht, auch zänkerisch und so. Mhm. Aber einen viel zu guten Mann, wollen wir mal so sagen, ne? Mhm. Und Schlüssel liegt da, Portemonnaie liegt da und Hausschuhe stehen drin. Ich denke, ach, ist er im Garten und dann gucke ich hinten im Anbau und die Schuhe sind auch nicht da. Also der Wagen steht aber draußen, aber der Mann ist nicht da, ne? Mhm. Und dann habe ich meinen Enkel angerufen nach einer halben Stunde. Ich habe immer das ganze Haus erst durchgesucht. Ich denke, Mensch, er muss wohl irgendwo rumtüdeln. Aber er war einfach nicht zu finden. Mhm. Dann habe ich meinen Enkel angerufen und dann sind wir da über eine Eisenbahnbrücke geguckt und auch mit Leuten gesprochen, aber nichts gefunden. Es wurde auch schon dunkel. Mhm. Und dann haben wir die Polizei angerufen und die ist natürlich gekommen. Und wir haben auch einen Bekannten, einen sehr guten Bekannten, der auch bei der Polizei selber tätig ist. Ja. Wir haben alles in die Wege geleitet und gesucht mit Infrarotkamera und Hubschrauber und Spürhunden und eine ganze Mannschaft, aber er ist bis heute noch nicht gefunden worden. Er ist bis heute noch nicht gefunden worden? Nein, noch nicht gefunden worden. Das war Sonntagnachmittag? Ja, das war Sonntag. Fast eine Woche jetzt. Weil ja montags bei uns immer die Müllabfuhr ist, ne? Und nun weiß ich einfach nicht weiter, was man nun machen soll. Was? Bin nun etwas ein bisschen stärker als mein Mann gewesen, weil meine Tochter ist in Zeugen Jehova reingegangen. Mhm. Und hat auch die Taufe hinter sich, ja. Und das ist immer für uns beide sehr schwierig gewesen. Wir haben nur ein Kind. Also schwierig insofern, weil... Das hat ihn sehr belastet. Weil, nicht, das, nicht eure, weil das nicht eure Welt ist. Ja, genau, mhm. Weil sein Arbeitskollege auch Zeuge Jehova war früher und die haben gut harmoniert zusammen und so. Und seitdem er wusste, dass mein Mann da nichts mit zu tun ja. haben, hast du denn, hat er auch davon abgesehen. Ja. Ne? Hast du denn die Sorge, dass er sich etwas angetan hat? So wie es aussieht, ja. Mhm. Wie es aussieht, ja, weil man... Aber nun hat man ja überall gesucht bei euch in der überall Umgebung. Nichts gefunden, also überhaupt nichts gefunden. Wie könnte er sich denn etwas angetan haben? Du kannst ihn ja besser einschätzen. Was wäre denn seine Art, wenn er es denn getan hat? Ich kann das gar nicht verstehen. Er ist unheimlich korrekt. Unheimlich korrekt. Er macht alles Korrektes, egal ob das schriftliche Sachen sind, ob das finanzielle Sachen sind oder so. Nie Schulden und alles Mögliche und so fort. Hm. Und deswegen begreifen wir das nicht, ja? Und die ärztliche Untersuchung, die ist hundertprozentig ausgefallen. Ja. Magenspiegelung, Darmspiegelung ja. und so weiter also, und du, so fort. Lass mich fragen. Du hältst eine Selbsttötung eher für möglich als ein anderes Verbrechen? Ja, ich weiß es nicht. Es sieht so aus. Wenn mein Mann geht immer raus mit einem Schlüssel, wenn die Tür zuschnallt, dann kann er nicht rein. Mhm. Hat er sich zur Gewohnheit gemacht, immer den Schlüssel mit rausgenommen. Mhm. Immer, ist egal wohin. Mhm. Und wenn ich praktisch irgendwie nicht da bin oder irgendwo anders, dann legt er einen Zettel auf den Tisch, ich bin da und da und so fort, nicht? Mhm. Und deswegen begreife ich es nicht, ne? Also, er hat ja den Schlüssel nicht mitgenommen. Nicht mit alles gelassen. Alles Ausweis, dahin. Alles gelassen, kein Geld, nichts. Wie war denn so die Tage vorher? Du hast das von der Tochter erzählt, aber dennoch, wie war denn seine Stimmung so die Tage vorher? Ja, er war ein sehr, sehr, ich möchte sagen, niedergeschlagener Mann. Ah ja. Weil auch viele andere Probleme sind, die möchte ich gar nicht erwähnen. Mhm. Also mein Schwiegersohn und meine Tochter, also er ist 7 Jahre schwul gewesen, was unsere Tochter auch verheimlicht hat. Ich habe da nichts gegen. Mhm. Nur er hat das Verhalten so ein bisschen schmutzig ans Tageslicht gebracht. So, okay, ne? Das müssen wir gar nicht vertiefen. Interessant oder wichtig ist ja zu erfahren, dass dein Mann offensichtlich ein sehr schwermütiger Mensch war. Er ist geworden. Von Selbstmord und so weiter. Mhm. Und weil wir ja am 3. Dezember wollten wir nach Gran Canaria fliegen, weil wir so ein kleines Vogelhütchen da haben, nicht? Mhm. Und, was glaubst du denn, wenn er sich das Leben genommen hat, ich frag's nochmal, wie er das gemacht haben könnte? Weiß ich überhaupt nicht. Also in der Stube ist er nicht, hat er keinen Schnaps rausgeholt, das hätte ich gemerkt. Und dann im Anbau haben wir natürlich auch. Wie genau hat denn die Polizei alles durchsucht im Umkreis von, weiß ich nicht? Das ganze Haus völlig und im Ganzen, also ich möchte sagen, über 25 Kilometer untersucht alles und durchgekämmt mit Spürhunden, mit allem. Papo also und wirklich sehr gründlich. Man hätte ihn irgendwo im Wald finden müssen, wenn er da etwas getan hätte. Weil ja ein guter Freund ja auch ein Polizist ist und der ist auch noch da gewesen abends 1 Uhr und so. Und glaubt die Polizei denn auch, dass es sich wahrscheinlich um Selbsttötung handelt? Es ist nicht auszuschließen, so wie man das sieht, weil ja alles zu Hause geblieben ist, nicht? Also was wollen die weitermachen jetzt? Bitte? Was wollen die jetzt weitermachen? Eventuell noch weitersuchen, aber die können auch nicht viel machen, weil ja gerade in dem Fall auch ein 28-Jähriger spurlos verschwunden ist. Ja? Hm. Mit dem Fahrrad, ist mit einem Freund. Bei euch in der Gegend? Ja, genau. Ah ja. Hm. Und aus dem Zug und sagte noch zu seinem Freund, ach, ich fahre sofort nach Hause hin. Hm. Und ist nicht angekommen. Hm. Ist zu Hause angekommen, aber den hat man heute gefunden. Ne? Hm. Und der wird jetzt obduziert und dann kann man feststellen... Das ist ja für dich eine ganz schwierige Situation. Also eine ganz furchtbare Situation. Es ist ein ganz schwieriger Fall. Also das ist... ich kann es gar nicht beschreiben. Also man ist irgendwie tot. Du musst doch diese ganze Woche in einer unglaublichen Anspannung und Angst verlebt haben. Auf alle Fälle. Ich kann heute erst richtig sprechen. Ne? Ja. Und dir sind ja in dem Sinne auch die Hände gebunden. Du kannst ja gar nichts unternehmen. Du kannst ja nur abwarten und hoffen, dass irgendetwas passiert, dass man eine Information... Ja, garantiert nicht. Und ich sag schon immer, ja, Hauptsache, sie bringen meinen Mann lebendig wieder nach Hause und so, nicht? Und, und irgendwie nicht, aber... Hast du die Hoffnung, dass er... Die Hoffnung ist immer da, ja. Obwohl ich weiß, dass ich habe das irgendwie im Gefühl... dass er gegangen ist für immer. Nicht, sonst er nimmt immer einen Schlüssel mit. Ich kenne ja meinen Mann, also das. Aber er hat ja auch nichts hinterlassen. Eine Verabschiedung, gar nichts. Ja, überhaupt nichts hinterlassen. Nicht? Aber da muss man doch, du hast doch wahrscheinlich die ganze Woche drüber nachgedacht. Du musst doch 100 Möglichkeiten durchgegangen sein, wenn sich jemand das Leben nehmen will, bei euch in der Umgebung. Ach ja, was kann man machen? Man kann sich erhängen, man kann für den Zug springen, man kann Tabletten nehmen und sich in den Wald legen. Ja. Oder man kann sich ertränken, ich weiß es nicht. Er hat keine Ahnung von Tabletten und so weiter und also, auch nicht. Also ich nehme an, dass er irgendwie sehr, sehr runtergekommen ist irgendwie, ne? Also viele Leute sagten auch, Mensch, was sieht dein Günther schlecht aus? Ja, aber wir waren ja gerade dabei zu überlegen, wie er es hätte machen können. Also du sagst, du schließt schon mal die Tabletten aus. Die Tabletten aus und ich habe immer so einen Tauschspring in irgendeinem Raum liegen und so, der liegt über so einen Ständer und so, wo man immer Tauschspring mit und so, weil man ja beweglich bleibt. Er bleibt auch, ist auch immer im Fitnessstudio und so und macht viel für sich und wir schwimmen viel. Also er hat, würdest du es ihm zutrauen, dass er sich erhängt? Ich würde ihm gar nicht zutrauen. Also ich würde nicht mal glauben, dass er mich alleine zurücklässt mit diesen ganzen Sachen und. Es ist ja unheimlich viel Bürokratie. Ich habe mich nie darum gekümmert. Er sagt immer, aber ich glaube, dass er da vielleicht, wenn man so verzweifelt ist, wie er zu sein scheint, dass man sich vielleicht um diese Sachen gar nicht mehr kümmert, um welche Folgen das dann hat. Ich habe noch in seinen Akten gearbeitet und habe noch richtig alles gestellt. Das brauchen wir noch für einen Urlaub und das brauchen wir noch für einen Urlaub, ne? Weil man nur so und so viel also, mitnehmen du stehst, darf. Du stehst vor allem, hat man das ja auch du stehst, und ja, du stehst, gerne trinkt und Tee. Ja, du stehst vor einem Rätsel. Ich stehe vor einem ganz großen Rätsel und weiß nicht weiter, also nun habe ich ja schon eine 5-jährige Quälerei, will ich mal sagen, hinter mir, weil ich meinen Bruder mit Familie aus dem Osten geholt habe, in der Fluchtzeit damals, 76, haben auch nur Nackenschläge bekommen, was eigentlich nicht fair war, aber das hat mich stärker gemacht als mein Mann. Deswegen werde ich wohl das so ein bisschen besser verkraften können. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was ins Haus getragen wird bei mir, ne? Also ich kann dir nur von Herzen wünschen, dass sich die Sache bald aufklärt. Das ist das Allerwichtigste, dass das schnell passiert. Weil ich glaube, jeder Tag zermürbt einen noch mehr, wo man im Ungewissen bleibt. Ja, aber garantiert, ja. Nicht. Also die Ungewissheit, die ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste. Kannst du überhaupt... Klingelt und ich mache die Tür auf und er kommt rein, aber das passiert einfach nicht. Kannst du überhaupt schlafen zur Zeit? Puh, vielleicht eine Stunde. Ja. Also, so notgedrungen, ich schließe alles ab hier, nicht? Und so, nicht? Also, weil hier auch schon früher eingebrochen ist und wenn man dann so ein bisschen großes Haus hat, dann hat man Angst und dann das noch und dann schließe ich Schlafzimmer ab und dann geht es. Ja, und du hörst wahrscheinlich auf jedes kleine Geräusch und denkst, der ist es vielleicht, oder? Ja, man kann ein bisschen dösen, nicht? Man so ein bisschen mehr, aber auch nicht, ne? Litwina, ich wünsche und hoffe sehr, sehr, sehr, dass es sich sehr schnell aufklärt. Und ich biete dir an, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen, wenn unser Gespräch hier beendet ist. Und dann kannst du auch nochmal mit meiner Psychologin... Nein, dass ich weiß, was für los. Genau. Ich habe aber nochmal eine wichtige Frage. Mhm. Sagen Sie mal, Herr Domian, ist eine Homosexualität, ist die erblich? Nein. Ist nicht erblich? Nein. Es ist nur anlagebedingt? Davon gehe ich aus, ja. Ja. Ich habe ja nichts dagegen. Ich will da nicht böse drüber reden, aber das Verhalten. Das ist eine ganz andere Thematik. Genau, und das erzählt aber alles dazu, weil das ja auch ein bisschen Stress innerlich... Kannst du gleich auch noch mit meiner Psychologin besprechen, die da auch sich wunderbar auskennt. Ja. Und dann könnt ihr da in Ruhe reden. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Magdalena angerufen, meiner Psychologin. Okay? Ja, das finde ich ganz lieb, finde ich das. Und ich drücke die Daumen, dass sich bald alles aufklärt. Ja. Hoffentlich zum Allerbesten und zum Guten. Ich bedanke mich vielmals. Sehr gerne. Und mach weiter. Es ist wunderschön, deine Sendung. Ich habe oft die Sache, was du den Leuten redest, würde ich genau dieselben Antworten geben. Mach das. Ich danke dir vielmals. Du legst bitte auf und wir melden uns. Tschüss. Tschüss. Nicole, 32, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nicole. Um was geht's bei dir? Alkoholproblem. Hast du Alkoholprobleme? Ja. Was heißt es konkret? Schon lange, also seit 10 Jahren, wenn nicht sogar schon länger, trinke ich halt regelmäßig Alkohol. Und, ja, wie viel trinkst du denn am Tag? Naja, am Tag, ich trinke jetzt nicht jeden Tag, aber Ja, ich trinke halt am Wochenende vorrangig und dann alleine. Ja, und was trinkst du und wie viel? Wein, hauptsächlich Wein. Wein, ja. Und wie viel oder trinkst du? Ja. Zwei, drei Flaschen Wein. Oh, das ist schon viel. Ja. So auf den Tag verteilt oder am Abend? Nee, am Abend. Am Abend, nur am Abend. Manchmal auch schon am Nachmittag. Hm. Wie viel hast du heute schon getrunken? Eine Flasche Wein. Ja, ich merke schon ein bisschen. Ja. Du arbeitest noch? Ja. Ich habe eine Arbeit jetzt wieder gefunden. Ich war eine Weile zu Hause. Ja, was arbeitest du? Im Büro. Ja. Sekretariat. Hm. Aber da tagsüber trinkst du nichts? Nein. Und wenn du abends nach Hause kommst, wenig oder gar nichts? Teils. Also manchmal gar nichts und manchmal halt wenig, dass man schlafen kann, ja. Also der starke Alkoholkonsum ist konzentriert auf die Wochenenden? Ja. Oder auf die freien Tage? Ja, genau. Hm. Ja. Das heißt, jedes Wochenende betrinkst du dich so sehr, dass du dann immer zu Hause sein musst und rumhängst. Meistens, ja, genau. Das geht seit 10 Jahren so. Ja. Das ist aber übel. Ja. Ich bin auch mittlerweile schon in Behandlung, aber allerdings muss ich dazu sagen, dass mir das nicht wirklich hilft. Also ich bin jetzt bei der Neurologin und bei der Psychologin in Behandlung, aber... Du sagst, hast du denen das dann so richtig aufgemacht? Ja, na klar. Hm. Ja, das wissen die. Hm. Und wie lange bist du schon in Behandlung? Ein Jahr. Ein Jahr und das hilft gar nicht? Nicht wirklich. Nee, dann bist du auch in der falschen Adresse. Dann würde wahrscheinlich eine gezielte Klinik das Richtige sein, die sich mit Suchtproblemen auskennt. Symptome ja nicht war schon in der Klinik. Also das war jetzt dieses Jahr gewesen im August. Mhm. Da war ich da in der Klinik, weil ich so alkoholisiert gewesen bin, dass ich 2,4 Promille hatte und wurde eingewiesen. Mhm. Aber nach 5 Tagen habe ich mich dann entlassen lassen, weil, so freiwillig von mir aus, normalerweise geht das ja 10 Tage, so eine Entziehungskur, sag ich mal. Aber so richtig helfen konnten die mir auch nicht. Na gut, wenn du dich freiwillig wieder ausweisen lässt und dich nicht richtig reinbegibst, ist das doch klar. Aber es ist doch nicht wirklich Hilfe. Also kann ich nur für mich sagen. Also ich habe da nicht wirklich Hilfe erwarten können und da war auch keine Hilfe. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Der Alkoholiker hat natürlich auch gerne 1000 Ausreden. Empfindest du dich denn als Alkoholikerin? Ja, doch. Mittlerweile schon, ja. Mhm. Also das gibt halt Hintergründe, warum ich das mache und... Warum machst du es denn? Na, seinerzeit hatte ich halt einen Freund und der hat mich halt betrogen mit einer anderen. Kurz davor hatte ich eine Abtreibung gehabt und hab das aber von mir aus gemacht und von ihm aus, mehr von ihm als von mir aus. Mhm. Da war ich 17 und das hat mir halt doll zugesetzt. Mhm. Stichwort Beziehung. Hast du einen Freund zurzeit? Ja. Du hast auch einen Freund? Ja, aber der findet das natürlich nicht in Ordnung. Ich hätte jetzt fast gedacht, du hast keinen Freund. Doch. Das heißt, für den sind die Wochenenden dann ja nicht so dolle. Der arbeitet viel. Bitte? Der arbeitet viel, der ist selbstständig. Ach so. Mhm. Was sagt der denn zu dir, was passieren soll? Tja, der ist damit auch nicht so begeistert. Der ist davon auch nicht so begeistert und der sagt halt, ja, hör auf damit, ne? Mhm. Aber ist halt schwierig, ne? Ja, aber die Frage ist ja immer, was man, wie ernsthaft man aufhören will. Und doch, wie, das will ich, doch. Ja, und doch, wie ernsthaft man auch etwas unternimmt, das ist die Frage. Aber es ist schwierig, weil wenn man nach Hause kommt und hat den Gedanken, oh, jetzt musst du was trinken, um abzuspannen oder wie auch immer, dann ist halt schlecht, ne? Okay, aber dafür gibt es ja nun dutzendfache Therapien, die sehr erprobt und erfolgreich sind. Mhm. Man muss sich da halt nur hinbegeben. Mhm. Aber ich muss sagen, die Therapien, die ich bisher in Anspruch genommen habe, die waren nicht so erfolgreich. Also kann ich nicht anders sagen. Okay, dann waren es die falschen. Und offensichtlich ist die Anlaufstelle, in der du dich im Moment befindest, auch die falsche. Mhm. Wahrscheinlich ist ein stationärer Aufenthalt nur richtig für dich, wirksam für dich. Ja, dominieren kann ich doch aber nicht. Jetzt habe ich gerade den neuen Job angefangen, am 18. Oktober. Da kann ich jetzt ja auch nicht fehlen. Ich kann ja nur nicht sagen, hallo, ich habe ein Alkoholproblem, ich muss jetzt mal 8 Wochen weg. Warst du mal bei einer Suchtberatung? Ja, aber persönlich, also bei einer Suchtberatung unter 2 Augen oder 4 Augen vielmehr. Warst du schon mal? Ja. Und was haben die dir gesagt? Der hat mir gesagt, natürlich, wie schädlich das ist und dass mir das nicht gut tut. Ich meine, das weiß ich selber, ja. Ja, und was hat der für Perspektiven aufgezeigt, wie du da rauskommst? Na, man kann halt in Therapie gehen. Das Problem ist halt nur, dass die Sitzungen, die dann dort sind, ich muss sagen, ich komme aus einem kleinen Nest, da kennt jeder jeden. Mhm. Da möchte ich natürlich auch nicht unbedingt dahin gehen, wo alle Leute hingehen, weil wenn sie einen sehen, ach, hallo Nicole, du bist das, möchte man auch nicht unbedingt. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass man, dass ich das gar nicht wahrnehmen kann, weil ich halt zu der Zeit arbeite, wo diese Sitzungen sind. Mhm. So, jetzt sag ich dir mal, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Wenn es einem wirklich richtig schlecht geht, und ich nehme das ja ernst, dass du deine Arbeit schützen willst. Auf jeden Fall. Und ich nehme auch deine Sucht sehr ernst. Mhm. Aber es gibt immer einen Weg, wenn man das nur will. Man kann tausendmal aber sagen und aber das geht nicht, aber dieses nicht und jenes. So windet man sich immer wieder raus und das ist sehr bequem. Mhm. Ich werde dir jetzt von meiner Psychologin mal ein paar sehr klare Tipps an die Hand geben, was du tun kannst. Aber dann musst du es auch tun. Ja, natürlich. Denn ich möchte es ja auch. Ja, du bist eine junge Frau von 32. Du willst sicher nicht totsaufen. Nee. Mhm. Und du willst nicht in 10 Jahren an Leberzirrhose sterben. Mhm. Ja. Auf keinen Fall. Ja. Nee. Meine Psychologin ruft dich jetzt an, Nicole. Ja. Das heißt, du legst auf und sie meldet sich gleich. Mhm. Gutes Gelingen und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, du mir. Gerne. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Hier ist Tobi. Tobi ist 36. Guten Morgen, Tobi. Guten Morgen. Hallo, Tobi. Um was geht's bei dir? Ja, du hast vorhin irgendwie den Aufruf gemacht. Es sollte sich doch bitte mal ein Twitterer melden. Ja, genau. Wir sind ja bei Twitter jetzt und ich habe vorhin ein bisschen getwittert und habe gesagt, wenn jemand Bock hat von der Twitter-Gemeinde mal anzurufen, sehr gerne. Ihr seid sehr willkommen. Und du bist ein Twitterer. Ja, ich bin ein Twitterer. Das habe ich dann als Reaktion vorhin erzählt. Ich twittere und bei mir auf meinem Twitter-Profil geht es gerade richtig ab. Ja. Ich mache das auch mal. Es ist nicht die Mutti, aber ich soll bitte mal meine Timeline grüßen. Deswegen grüße ich jetzt mal lieb vom Supermarkt meine Timeline. Und die haben mich dazu getrieben, dass ich mal mit dir telefoniere. Sehr gut. Hast du denn auch noch eine Geschichte vielleicht auf Lager für uns? Ja, natürlich. Na, das ist doch prima. Dann raus damit. Ja, ich habe über dieses wundervolle Medium Twitter meine jetzige Freundin kennengelernt. Ach, sag bloß. Ja. Sag bloß. Wie? Erzähl mal. Ja, über Twitter, man folgt sich ja irgendwie gegenseitig, man findet sich lustig und so fing das Ganze an. Ja, und dann habt ihr euch getroffen, oder wie? Ja, dann wir haben uns dann irgendwann getroffen, sie sitzt gerade neben mir und kommentiert irgendwie das, was du sagst, irgendwie in ihrer Timeline. Also alles, was du sagst, wird jetzt gleich bei Twitter vertrieben. Aber wie bist du denn auf sie aufmerksam geworden? Durch wen? Man wird ja immer durch andere Twitterer auf sich aufmerksam. Unter anderem durch deine Sendung. Twitter wird ja gerne, beziehungsweise bei Twitter wird ja gerne deine Sendung kommentiert. Ja. Und da, darüber habt ihr euch dann kennengelangt? Ja. Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Ach, das geht jetzt langsam in den 5. Monat. Ist doch schon eine gute Zeit. Ja. Und alles okay? Sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und ich würde nicht anrufen, oder? Natürlich, aber es kann ja auch sein, dass nach 5 Monaten man sagt, naja, also hier, dieses klappt nicht so und jenes klappt nicht so. Ja, das ist ja super. Das Schöne bei Twitter ist ja, man lernt sich ja über diese 140 Zeichen kennen, über den Humor und... Genau. Ergab sich das denn auch so, dass ihr in der Nähe wohnt und euch dann auch relativ schnell treffen konntet? Ah, die Redaktion hat gerade gesagt, dass sie hergezogen ist, ha? Nee, wir waren räumlich getrennt und sind es jetzt mittlerweile nicht. Ich komme aus Hamburg und sie nicht ganz. Und jetzt mittlerweile sitzen wir zusammen in Hamburg nebeneinander und gucken deine Sendung. Ah, da gab es gerade eine seltsame Bemerkung. Die Redaktion hat gesagt, was? Nein, du hast gerade so zur Seite geguckt. Ich dachte, da hätte jetzt gerade irgendwie einer, weißt du, wie bei der Formel 1, so die finale Flagge. Nein. Achso, ihr sitzt jetzt zusammen in Hamburg und lasst es euch gut gehen. Ja, natürlich. Super. Und wie gesagt, meine Timeline hat gesagt, ich sollte doch ganz dringend mal bei dir anrufen und irgendwie bei mir der Laptop platzt gleich. Alle ganz heiß drauf. Tobi, wie heißt deine Freundin? Katrin. Gib sie mir ganz schnell nochmal. Tschüss, Tobi. Jo. Ja, ciao. Ihr kennt euch bereits. Hallo. Katrin. Wir kennen uns. Wir telefonierten im Januar. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja lustig, ja. Katrin. Verrückt, nicht wahr? Und du bist mit Tobi zufrieden? Ich bin mit Tobi ganz außer deine zufrieden. Das ist eine schöne Geschichte, das freut mich wirklich. So ein kleines bisschen sind wir dann auch schuld an eurem Glück. Kann man so sagen, ne? Ja, tatsächlich ist das so. Kann man so sagen. Finde ich toll. Katrin, dann wünsche ich euch beiden noch ein schönes Wochenende in Hamburg, in der schönen Stadt Hamburg. Und von dieser Stelle aus nochmal ein Herzlichen Gruß an die ganze Twitter-Gemeinde. Alles Gute. Oh ja, auch von uns aus. Dankeschön. Schönes Wochenende, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für uns von für diese Woche in der Technik, Uwe Petersen. Und wir sind natürlich nächste Woche wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Tschüss. Ja.